Abschnitt 14 aus Francesco Petrarca, Sonette, übersetzt und ausgewählt von Karl Streckfuß. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sonett 115. Wenn mit zwei glühenden Spornen mich der Wille und streng mit einem harten Zaum regieret, wenn Angst ihn fort aus seinen Schranken führet, dass sich zum Teil mein heißes Sehnen stille, wenn er sie trifft, die durch des Busens Hülle mein Herz sieht, wo sich Furcht und Mut gebieret, wenn Amorn er im trüben Auge spüret, der daraus blitzt, dass er sein Werk erfülle, dann flieht er ohne Mut und Scheu zurücke, wie der, dem nah des Blitzes Strahl getroffen, weil große Furcht den großen Wunsch bezügelt. Doch kaltes Feuer und verzagtes Hoffen der Seele, die im Antlitz mir sich spiegelt, erheitert oft der holden trübe Blicke. Ende von Abschnitt 14.